mir ein paar Stunden, bis du gehst. Oh, sag nicht. Oh, sag nicht. Gib mir keine Zeichen, ob es geht. Denk nicht mehr, es ist schon. Denn zu denken würde heißen zu verstehen, und zu verstehen hieße zu weit zu gehen. Oh. Lass tausend Träume tanzen durch den Tag. Nein, oh, der Schein trügt dich. Nichts wird besser, wenn man fest dran glaubt. Stunden bist du, bist du.